Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Also es ist ja heute eh nur eine halbe Stunde jetzt am Anfang und sofern denn überhaupt irgendjemand Fragen hat. Und danach ist ja Vorstandssitzung gleich. Ja, und zusammen. Hallo Ralf! Endlich auch mal jemand, der was zu potenziellen Fragen sagen könnte, weil ich ja den ganzen Monat nicht richtig da bin. Aber ich bin doch gekommen, um Fragen zu stellen. Was möchtest du denn wissen? Kannst du mich einen Raum weiterschieben? Ich komme immer noch nicht rein. Wieso kannst du nicht hier rein? Da musst du ihn noch entstummen. Berechtigung gibt. Da, ich hab dich entlummt. Ah, ja, danke. Also ich muss mit Jörg nochmal sprechen, dass er die Berechtigung ändert, weil mein Account hat sich ja geändert. Hat er? Mein Account hat sich geändert und die Berechtigungen stehen alle noch auf dem alten Erg-Lörfeld-Account. Ja, also falls irgendjemand von den Leuten, die jetzt Zuhörer sind, schon irgendwelche Fragen haben, dann kommt doch hinauf ins Sprechen und stellt irgendwelche Fragen. Hallo Chrissy. Hallo Markus. Ich habe 3 Fragen. Schieß los. Jo, die erste wäre, du hattest vor ein paar Wochen angekündigt, dass unmittelbar nach den Bonks Werbemittel im Verwaltungsportal eingetragen werden, damit wir die Infostände wieder bestücken können. Hast du da schon einen neuen Status? Ralf, weißt du da was zu? Ich weiß, dass wir was aufhüllen wollten. Wir haben uns ja letztens getroffen bei der Steffi und dann gesagt, wir bestellen so und so viel Kugelschreiber und Luftpumpen und all das Gedöns. Genau, das ist in Arbeit. Ich habe gestern noch mit Carsten zusammengesessen und wir versuchen das über die Feiertage alles zu erledigen. Das hört sich sehr gut an. Dann hätte ich noch eine Frage zu 2 offenen Tickets, die ich in meiner Funktion als Datenschutzbeauftragter geöffnet habe oder geschickt habe. Vielleicht weißt du da was. Einmal die Frage, wie es mit meiner Anregung zu der Aktualisierung des Mitgliedsantrages ist. Schaue mal. Ist Ticket 65767. Ah ja, da gab es ein Gespräch zu. Ich muss mal kurz gucken. Entschuldigung, ich war gerade nur kurz weg, weil meine Pizza kam. Ja, wir sind jetzt gerade bei dem Ticket 65767 und da geht es darum, die Datenschutzhinweise im Mitgliedsantrag zu ergänzen. Und da hat der Markus gefragt, was wir dazu gesagt haben. Also das Gespräch lief ungefähr wie folgt, dass wir gar nicht wussten, ob wir weitere Informationen erheben und speichern. Ich glaube, das ist irgendwas, was in diesem Hinweis drinsteht, den du da mitgeschickt hast. Und den Text zum Datenschutz könnten wir so anpassen. Dann, was war noch? Also irgendwie sowas wie, ja, lass uns darüber sprechen und das dann ändern. Genau, Vorstand und BDSG-Sache ist angepasst, steht da. Na, das hört sich ja schon mal gut an. Dann hatte ich vor kurzem noch eine Anfrage geschickt bezüglich der Bestellung von Datenschutzbeauftragten in Gebietsverbänden. Da ging es darum, dass der Bastian, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, hatte angefragt oder mehr oder weniger interpretiert, dass nicht nur der Bund und die Länder, sondern auch die Kreisverbände und so weiter jeweils Datenschutzbeauftragte benennen sollten, weil sie eine eigene nicht öffentliche Stelle sind. Habt ihr euch da auch schon mal? Ja, das war das Ticket 70702, ne? Korrekt. Genau. Und zwar habe ich hier stehen, dass wir das bitte in der nächsten Sitzung diskutieren. Diese ist ja heute. Und ja, dann werden wir wohl darüber sprechen, nehme ich an. Die Veränderung des Mitgliedsantrags? Nee, die Veränderung des Mitgliedsantrags habe ich gerade schon gesagt, dass wir da irgendwas wohl verändert haben. Also stand zumindest gerade in einer dieser elendlangen E-Mail-Threads. Okay. Also hat der Carsten geschrieben, dass da schon irgendwas drin verändert wurde. Okay, aber der Carsten hat keine Rückmeldung in das Ticket gegeben, deswegen hat ich heute das nochmal in die Agenda gesetzt. Ja, ich kann nochmal vorlesen, was der Carsten da schrieb. Carsten schrieb, Vorstand und BDSG-Sache ist angepasst. Das war halt am 23.10. Dann hat Daniel gesagt, so wie ich das sehe, ist die Sache geklärt zu. Und dann hast du geschrieben, Carsten, können wir der Empfehlung folgen, die Anpassung einbauen. Aber das hat der Carsten halt schon einen Monat vorher irgendwie geschrieben, dass die Bundesdatenschutz-Gedings da angepasst ist. Okay. Jetzt waren wir halt noch bei der 70702 und das ist die Datenschutzbeauftragte in Gebietsverbänden. Und da hattest du drauf geantwortet, dass du noch nicht genau weißt, wie sich das verhält, aber dass wir das in der nächsten Sitzung diskutieren sollten. Und das hast du vor 4 Tagen geschrieben, also wäre heute die nächste Sitzung. Du meinst mit du wen? Du, Alex, du schriebst, dass wir das bitte in der nächsten Sitzung diskutieren sollen. Weil ich der Meinung bin, dass die Untergliederung keinen Datenschutzbeauftragten brauchen, sofern sie nicht eine Organisationsstruktur von über 8-9 Mann haben, um die mit dann auch mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind. Ja, das könnte man so sehen. Ja. Aber auf jeden Fall sind die Fragen schon mal so weit beantwortet worden. Das ist schon mal sehr schön. Und vielleicht hören wir uns dann gleich nochmal. Aber hatte nicht drei Fragen? Nö, das waren zwei. Eine zum Verwaltungsportal, zu den Streumitteln und zwei zu den Datenschutzgedöns. Ja, die hatte ich schon wieder vergessen. Alles klar. Ich habe auch mal eine Frage. Schieß los. Ist dir langweilig oder ist deine Vorstandsarbeit ernst gemeint? Frage richtet sich an wen? An Chrissy, weil die Chrissy hat nämlich eben die Seite vom Goxi gefunden, wo da was vom Kandidatenportal stand und dann sowas wie, ja, weil alle doof sind, mache ich das und sonst keine anderen Angaben. Und dann habe ich mich ernsthaft gefragt, ob das jetzt irgendwie so eine ernst gemeinte Kandidatur ist oder was da ist. Damit hast du meine Frage aber noch nicht beantwortet. Ob mir langweilig ist oder ob meine Vorstandstätigkeit ernst gemeint ist? Ja. Auch schon ernst gemeint. Und jetzt? Danke für die Antwort. Sehr gerne. Möchtest du sie Raubmord kopieren für deinen Fragebogen? Nein. Wieso, stellst du dich auch als Kandidat auf? Nee. Dass ich dir eine Frage stellen darf? Kein Fall. Aber du darfst gerne fragen, wenn du möchtest. Aber dafür haben wir ja diese Sprechstunde, aber ich stelle mich nicht als Kandidat auf. Noch irgendjemand? Irgendwas? Keine Fragen? Scheint noch so früh am Tag zu sein. Ja, Alex, einige Menschen hatten Fragen zu der E-Mail, dass man eine Aufstellungsversammlung ja bis Freitag ankündigen soll. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt besprechen sollten oder wenn später mehr Leute da sind. Aber da kam dann eben die Frage auf, was man denn tut, wenn man das nicht schafft, bis Freitag einen Termin zu finden. Und waren viele Leute, die da nicht so viel mit anzufangen wussten. Ja, also man wendet sich mit der Mitgliedsnummer und dem Namen und einem großen Mea Culpa an mich. Nee, im Grunde genommen geht es ja vor allen Dingen darum, erstmal die Einladung zu machen, die jetzt für alle im Januar stattfindenden Aufstellungsversammlung ausgeschickt werden muss. Und da am Anfang ja wirklich anscheinend ein sehr großer Bedarf war, wir jetzt allerdings nur ein knappes Dutzend an Terminen haben, wollte ich da doch nochmal eine Erinnerung schicken auf die Mail, die ich schon vor 3 Wochen geschickt habe und mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute auch merken, okay, da ist eine Aufstellungsversammlung zu organisieren. Und weil da halt viele Fragen heute auch an mich herangetragen worden sind, die immer noch nicht so genau das Prozedere kannten, wie denn überhaupt einzuladen sollen. Insofern war das vielleicht heute ein Weckruf. Wir sammeln momentan die Aufstellungsversammlung, zu denen wir jetzt schon einladen können. Und alles, was am Wochenende fertig ist an Terminen, wird auch bekannt gegeben. Und die Aufstellungsversammlung, die dann danach kommen, muss sowieso nochmal auch eingeladen werden, weil wir ja noch mit weiteren Mitgliedern rechnen, die dann ebenfalls informiert werden müssen, dass dort eine Aufstellungsversammlung ist. Insofern bringt es auch nichts, wenn jetzt eine Aufstellungsversammlung jetzt irgendwo an der Februar geplant ist, jetzt schon eine Einladung zu verschicken. Aber nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn sich Leute intensiv Gedanken machen, wann und wo und mit wem sie denn überhaupt eine Aufstellungsversammlung machen müssen. Weil es gibt ja viele Kreise, wo vielleicht verschiedene Stammtische zusammen überlegen und organisieren können und müssen, wo denn die so eine Versammlung stattfindet und das wollte einfach nochmal intensivieren, dass das auch nicht in den wegfällt aus der Gedankenwelt der Piraten. Weil die Leute waren halt sehr verunsichert und wussten nicht, was passiert jetzt, wenn ich jetzt keine bis Freitag schicke, habe ich dann einfach keine Aufstellungsversammlung? Ist das jetzt meine letzte Chance? Das wurde halt aus der E-Mail für die Leute wohl nicht so klar und dann würde ich empfehlen, einfach nochmal eine vielleicht schreibst du die am Freitag oder so, dass da jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern dass das einfach nur so eine Erinnerung war, weil sonst sehe ich schon wieder die nächsten Panikanfälle. Also ich bin ja auch einer von die Leute und fürs Münsterland sind wir im Moment dabei, ein wenig abzustimmen, dass wir gleich 4 Wahlkreise an einem Ort die Aufstellungsversammlung hintereinander ablaufen lassen, wahrscheinlich Ende Februar oder Anfang März, da wird jetzt mit dem Budel das nochmal abgestimmt und damit werden wir auch dafür sorgen, dass die Termine etwas reduziert werden, die insgesamt dafür laufen. Das klingt sehr verlockend, aber ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Vor allen Dingen im Münsterland. Ihr habt da böse Wahlleiter. Bitte prüft bei denen vorher, ob das möglich ist. Weil im Grunde genommen sollten diese Versammlungen an einem Ort stattfinden, dass es ein leichtes ist für die Leute dorthin zu kommen, die aus diesem Wahlkreis stammen. Und wenn die Aufstellungsversammlung auch noch außerhalb des Wahlkreises ist, dann wird die Sache schon kritisch. Deswegen bitte, bitte, bitte checkt das bei dem Wahlleiter ab, ob die Möglichkeit besteht. In einigen Kreisen wurde das geprüft und auch durch die Wahlleiter abgesegnet. Aber wir hatten jetzt bei der Landtagswahl Probleme mit der Anerkennung für die Wahl, weil genau das uns vorgeworfen worden ist, dass diese Versammlung nicht unter demokratischen, gerechten Voraussetzungen getroffen worden ist und abgehalten worden ist. Und bitte prüft das vorher ab. Ganz wichtige Sache. Guter Hinweis, danke, werden wir machen. Und im Moment ist eigentlich die Situation, wir haben ja 3 Wahlkreise, die sozusagen räumlich sehr eng beieinander liegen. In Borken gibt es 2, einmal verbunden Steinfurt, dann gibt es Großfeld verbunden mit Steinfurt und da wäre im Endeffekt Großfeld ein Ort, der ziemlich zentral für alle 3 liegt und dann gibt es ja noch den Steinfurt, der mehr so den nordöstlichen Bereich abdeckt. Da hatten wir auch gedacht, das wäre für die eigentlich zu weit. Aber was bisher an Rückmeldungen eben gekommen ist, ist, dass da wohl nur sehr wenig aktive Piraten sind und ich deshalb gesagt habe, wären sie eigentlich sehr interessiert dran, aber werden das natürlich gerne jetzt mit den Wahlleitern erstmal checken, ob das möglich ist. Genau, macht das da als erstes und danach guckt er, ob er einen vernünftigen Termin und Ort findet. Wir sind nicht in der Übereile, also die Anträge müssen halt eingereicht werden, 67 Tage vor der Wahl. Der Wahltermin steht ja immer noch nicht fest. Insofern ist das alles keine Panik, wir müssen keine Unterschriften sammeln. Haben wir da auch noch genügend Zeit und lassen uns das sauber durchziehen, sodass auch nicht beanstandet werden kann, wenn der Kreiswahlausschuss über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge auch berät. Ah, um nochmal auf das Kandidatenportal zurückzukommen. Wird der Vorstand das genauso oder ähnlich halten wie die Fraktion zu späterer Zeitpunkt Leute zu unterstützen, um dann nicht irgendwelche Einflussnahme zu suggerieren? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Was willst du suggerieren und was sollen wir tun oder nicht tun? Die Fraktion hat beschlossen, nicht beschlossen. Die haben sich darauf geeinigt, dass sie unterstützend nur in den nächsten Wochen nicht eingreifen werden, weil eine Stimme aus der Fraktion in der Öffentlichkeit oder in der Piratenöffentlichkeit eher doppelt und dreifach gewertet wird. Und deswegen halten die sich damit zurück. Und da ist die Frage an euch. Habt ihr darüber nachgedacht? Wenn ja, und wie ist eure Entscheidung dazu? So, ob wir uns selber unsere Möglichkeit verweigern, jemandem zu sagen, jo, will ich haben. Nicht verweigern komplett, sondern ob ihr da jetzt schon unterstützt oder das erst noch zurückhaltet, aufgrund dessen, dass ihr ja als Vorstand vielleicht eine größere Stimmkraft habt für einige. Naja, also viele aus dem Vorstand kandidieren selber und insofern sind wir dann auch als Kandidaten, denke ich mal, ohnehin befangen. Ich glaube, wir werden angemessen auch handeln, aber als Vorstand selber werden wir uns nicht zu Sachen äußern, wo wir nicht als Vorstand auch rechnen müssen. Also ich habe vor ein paar Wochen mal getwittert, dass ich niemanden unterstützen werde und weil eben gerade diese Befangenheitsgeschichte im Raum steht und habe auch meine bisherigen Unterstützungen zurückgezogen. Also bisher habe ich meine Unterstützungen noch nicht zurückgezogen, sondern nur welche ausgesprochen. Habe allerdings, muss ich gestehen, auch nicht über diese Befangenheit nachgedacht und mich noch mehr so als weniger als Vorstand, denn als Pirat gesehen. Vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken. Also kurze Info, ich war ja gestern bei dieser Treffen AGÖA und Fraktion dabei gewesen, da ist auch kurz drüber gesprochen worden und da war es eindeutig, dass es eben keine gemeinschaftliche Vereinbarung gibt, sondern in der Fraktion das mehr so eine Tendenz für die Mehrheit ist. Beispielsweise Olaf hat ganz klar gesagt, dass er unterstützen wird und auch nicht erst am Ende, sondern schon. Ich finde, man sollte da vielleicht als Pirat auch nicht so viel Angst haben. Ich glaube, wir sind wirklich die Partei mit der wenigsten Obrigkeitshörigkeit. Ich glaube, dass eine Stimme auch von einem Vorstandsmitglied oder einem Fraktionsmitglied nicht so viel Gewicht haben wird, wie vielleicht das in anderen Parteien. Ja, und ich habe auch schon einige Unterstützung abgegeben und ich habe auch schon von anderen Abgeordneten gesehen, dass die Unterstützung eingetragen haben. Also da ist wirklich sehr unterschiedlich die Meinung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwelche Unterstützung abgegeben habe. Ich glaube nicht. Ich habe ja auch erst heute Zeit gefunden, überhaupt Fragen zu stellen, weil ich mich da gar nicht so viel vorher mit beschäftigen konnte, wegen der Diplomarbeit. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich meine Unterstützungen zurückziehen würde. Wenn ich unterstütze, dann ist es halt auch begründet und das vielleicht lasse ich sie stehen, vielleicht auch nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Möchte noch jemand etwas wissen oder sagen oder anmerken oder liegt euch was auf dem Herzen? Die brauchen wir nicht. Also noch nicht. Also die Wirksamkeitsbescheinigung, das ist die Frage, die jetzt hier gerade kam, bevor ich jetzt einfach losrede und keiner weiß, wovon ich überrede, soll halt eingereicht werden oder muss, ist eine Voraussetzung bei der Landeswahlleitung und bei der Kreiswahlleitung. Dort muss sie nachgewiesen werden. Es macht aber eigentlich nur Sinn, wenn jemand auch gewählt ist, der auch gewählt werden kann. Dementsprechend ist die dringende Empfehlung, und ich hoffe, dass wir das auch so auf dem Parteitag machen werden, dass nur Leute kandidieren, die auch eine Wählbarkeitsbescheinigung mitbringen. Und die sollen sie einfach vor Ort mitbringen, weil wenn sie gewählt worden sind, dann können sie die dann auch abgeben oder wird am besten schon abgegeben, Kandidatenaufstellung. Und sollten sie nicht gewählt werden, ja, dann wird die halt datenschutzmäßig vernichtet, weil da stehen ja auch Geburtsdaten, sowas drauf. Das sollte ja auch nicht in Hände gelangen von Leuten, die nichts damit tun haben dürfen, sollen, was. Also die sollen nicht nach Dortmund geschickt werden, sondern die soll mit der Person bitte mitgeführt werden zu dem Termin der jeweiligen Aufstellungsversammlung bzw. Listenaufstellung. Was wir ebenfalls noch brauchen von jedem Kandidaten, der auf die Landesliste kommt, ist, und das steht nämlich nicht in den normalen Formularen, die wir abgeben müssen, das muss aber auf den Formularen, die wir einreichen, mit aufgeschrieben werden, und das ist der Geburtsort. Da musste ich bei der Landtagswahl nämlich jedem Kandidaten hinterherlaufen, weil das nicht bei uns in den Mitgliedsdaten steht und teilweise die Daten halt nicht so schnell bekommen habe. Also da musste ich ganz schön hinterherlaufen. Also das ist eine Sache, die ich für die Landesliste auf jeden Fall brauche. Für die Listen der Direktkandidaten, also nicht kritisch, für die Direktkandidaten ist das, glaube ich, kein Datum, was unbedingt benötigt wird. Zwei Anmerkungen. Einmal kannst du das noch auf die beiden Listenseiten, also ins Portal und ins Wiki schreiben. Ja, also das werde ich in die Einladung zur Aufstellungsversammlung mit reinbringen. Da kommt wieder, genau wie auch zur Aufstellungsversammlung in Münster, eine ganz detaillierte Anweisung, was wie Kandidaten beachten haben, sodass auch nichts falsch läuft, dass wir nicht hinterherlaufen müssen und dass wir alle Daten haben und die Sachen dann direkt fertig machen können, zur Wahlleitung schicken, und dann sind wir damit durch und fertig. Und eventuell kann man in das Portal auch dann dieses Datum, Geburtsort vielleicht schon reinschreiben direkt. Muss ja nicht sichtbar sein. Ja, ich bin kein Freund von elektronischen Datensammlungen. Also das möchte ich eigentlich lieber dann beim Wahlleiter auf der Versammlung machen, dass ich den dann nochmal instruiere, was er für Daten entgegennehmen soll von jedem Kandidaten, dass er die Wählbarkeitsbescheinigung einsammeln soll, all diese Sachen. Du musst dich erst entmuten, wenn du sprechen möchtest. So, richtig, Namen zusammen. Frage, benötigen die Kandidaten auch wieder eine DSV? Die Kandidaten brauchen keine Datenschutzverpflichtung. Okay. Möchtet ihr sonst noch irgendetwas wissen? Wie ist denn so die Stimmung im Landesverband im Moment? Das würde mich mal interessieren. Ich bekomme ja nicht so viel mit, dadurch, dass ich eben viel schreibe zurzeit und arbeite. Aber wie ist es denn so? Oh, da kann ich euch nicht viel zu sagen, aber die NRWler sind nicht damit eurer Entscheidung. Das habe ich der letzten Vorstandssitzung ja schon mal vorgebracht. Zufrieden, den Fonds, den ihr da als Wahlkampfunterstützung ausgeschrieben habt, dass der weiterhin als Kredit ausgezahlt werden soll. Ich weiß, dass die Option besteht, dass ihr das noch ändern werdet, aber die NRWler rumoren da immer noch sehr dran. Dass ein Kredit ist oder dass wir es überhaupt machen oder woran? Nein, dass es ein Kredit ist. Ach so, weil ihr meint, es wäre besser eine Schenkung oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder auf freiwillige Rückzahlbasis in einen Fonds. Damit wird man sich den ganzen Ärger ersparen und könnte dann hinterher sagen, der andere Landesverband, der nicht zurückgezahlt hat, ist halt selber schuld, wenn der Wahlkampffonds mittlerweile geschmälert ist. Also dazu mal vielleicht, also ich möchte das nicht unbedingt als Vorstand entscheiden, das müsste eigentlich ein Landesparteitag entscheiden. Weil da geht's um Summen, die sind ja dann schon irgendwie so um die 100.000 rum. Ja, also ich würde das auch als Veruntreuung von Geldern, die dem Landesverband zustehen, ansehen, wenn wir das einfach verschenken würden. Und das ist eine Entscheidung, die ich auf keinen Fall treffe. Und da ist mir egal, wenn da noch so viele Leute sagen, okay, ich bin aber finde das aber besser. Ich kann das persönlich nicht mitmachen. Ja, ein zinsloser Kredit mit sehr großem Zahlungsziel, gerne, ohne Probleme, aber ich werde nichts verschenken. Es sei denn, ein Landesverband, ein Landesparteitag beschließt es anders, beziehungsweise spricht macht die Empfehlung der Landesverband aus. Das, ja. Dann, der Landesverband, also der Landesparteitag, habe ich kein Problem mit. Ja. Auf einem Landesparteitag nicht auch nur Mitglied des Landesverbandes und nicht als Vorstand irgendwie aktiv. Habe ich kein Problem, auch da zu sagen, okay, wenn wir das gut meinen und das wirklich durchziehen sollen, lass es uns tun. Aber als Vorstand kann ich das nicht machen. Und ja, danke. Und noch was dazu, die Zahl, die da jetzt so im Raum stehen, das ist ja alles eine Prognose für Februar irgendwann. Das wissen wir alles gar nicht, ob das tatsächlich auch so kommt. Und noch eine Sache, das ist ja auch immer gekoppelt auch an die Einnahmen, die wir haben. Lass jetzt mal die Einnahmen wegbrechen. Dann haben wir plötzlich Rückzahlungen zu leisten, naja. Und plötzlich ist das Geld aber nicht mehr da. Wir haben nicht mal mehr eine Forderung, die wir gegenüber anderen wirksam machen können. Und das wird dann wirklich kritisch, weil dann steht unser Landesverband womöglich in der Insolvenz. Das wäre auch ganz wirklich. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, also die AV Pampa ist ja im Februar, dass man auf dieser Aufstellungsversammlung sowas einschiebt? Nein. Also dann kannst du nur einen Parteitag ebenfalls aus dieser Aufstellungsversammlung machen. Das heißt, die Akkreditierung wird viel aufwendiger, weil du musst zwei verschiedene Stimmkarten rausnehmen, weil du musst prüfen, wurde der Mitgliedsbeitrag bezahlt, weil das ist nach Bundessatzung Voraussetzung für ein Stimmrecht auf einem Parteitag. Und dann sind wir mit der Akkreditierung sehr, sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Und das ist eine Sache, die können wir einfach zeitlich nicht auf diese Versammlung, keine Chance. Das ist kein Unsinn, Raven, das ist so, weil in der Aufstellungsversammlung sind ganz andere Leute stimmberechtigt als bei einem Parteitag. Du musst die Sachen voneinander trennen und deswegen, ja, Thüringen und Sachsen, tut mir leid, aber ihr seid wirklich nichts für ungut, kleine Landesverbände. Wir haben Kreisverbände, die so groß sind und das ist bei uns alles eine Ecke komplizierter und größer. Nee, das muss nicht nach dem Bundeswahlkampf passieren, das kann auch im Frühjahr auf unserem Parteitag passieren, aber es wird nicht auf der Aufstellungsversammlung passieren, weil wir da keine Zeit mehr haben. Wir haben sowieso schon ein unheimlich enges Zeitfenster, sodass ich wirklich wahrhaftig die Befürchtung habe, dass wir mit einem, mit diesem Wochenende nicht auskommen werden. Ja? Also das wird wirklich, ja, danke für deine Ironie, Taschentücher kannst du später. Spende Taschentücher. Achso, Alex, es geht um die Nachzahlung für 2012. Das heißt, die ist nicht zurückzuzahlen. Wir kriegen einmal die Nachzahlung für 2012 und Abschlagszahlung für 2013. Von der Abschlagszahlung können wir nächstes Jahr eventuell zurückzahlen müssen. Ja, aber es kann sein, dass wir Rückforderungen haben, oder nicht? Nur aus den Abschlagszahlungen. Ja, wir haben jetzt Abschlagszahlungen in diesem Jahr bekommen, ich glaube 60.000. Ausgerechnet ist ja jetzt 300.000, 60.000 ab, bekommen 250.000 Nachzahlungen für dieses Jahr. Und von denen können wir nicht mehr zurückzahlen. Das alles ist klar. Fest. Okay. Und gut. Darum geht's. Alles klar. Gut, aber sonst bin ich bei dir, das soll ein Landesparteitag bitte verteilen. Der übrigens gerade im März geplant ist. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, weil ich gehört habe, dass in diversen Landesverbänden das Gerücht umgeht, dass es in der Bilanz, also im Rechenschaftsbericht, zu Problemen führen könnte, wenn da Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gliederungen aufgeführt werden, was ja dann unsere Darlehen sind. Dem ist mitnichten so. Also dieser Posten wird nur als quasi der innerparteiliche Finanzausgleich angesehen. Also es schädigt die Parteienfinanzierung in keiner Weise. So, gut. Wollen wir mal anfangen? Ist schon soweit. Wer macht den Protokoll? Hat er gefragt. Chrissy, zeichnest du auf, oder? Ja, ich kann das laufen lassen. Okay, du hast nicht wieder WAV-Format an oder sowas? Nein, der hat mir der Tobi eben erklärt, dass ich das nicht machen soll, sondern was ich machen soll. Okay, gut. Willst du das ununterbrochen durchlaufen lassen oder für die Vorstandssitzung eine neue aufzeichnen lassen? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.